25. April 1945. Ich war froh, dass es für mich ständig etwas zu tun gab. Das half ein wenig, die Zeit zu vergessen. Am Abend gingen Funksprüche an den Oberbefehlshaber der 12. Armee, Walter Wenck, und an Jodl. Der Entlastungsangriff, den man sich von der Armee Wenck erhoffte, kam jedoch nicht.